Nach der Angabe eines Meinungstestorgans vom 10. Juni sank in Südkorea die Unterstützungsquote für die Präsidentin Park Geun-hye tiefer als in der vergangenen Woche. Die Personen in ihrer nächsten Umgebung entlarven die Untaten des Blauen Hauses und votierten offenkundig gegen die Machthaberin. Auch innerhalb der regierenden Partei der Neuen Welt ist der Park Geun-hye-Kreis der Gefahr ausgesetzt, dass ihm die Nicht-Park Geun-hye-Fraktion die Führung wegnimmt. Auch die Regierungsorganen wie Südkorea Bank sprechen gegen die Politik der Präsidentin.